Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still got page 2, not in the complete defense. Brilliant stuff! Oh, it's gone in for the goal of the season! Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zum Wölferadio. Ja, trotz Länderspielpause machen wir eine Sendung und das liegt natürlich an der grandiosen zweiten Halbzeit gegen Düsseldorf, werden wir nochmal drüber reden, aber auch an meinem Gesprächspartner, den ich heute zu Gast habe, und das ist Rolf Rollo Fuhrmann, allen Fußballfans wahrscheinlich bekannt als Reporter bei Sky. Ja, und er hatte sich so ein bisschen abfällig über den VfL geäußert, da habe ich ihn mal zum Gespräch gebeten und das hat sich sehr, sehr schön entwickelt. Besser geht's nicht. Und Rüssinger mit dem riesen Leiger geht durch in den 16er. Wird klick im Körper aus dem Riesen und es steht Tor. Es steht 4-1. Es steht 4-1. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ich breche ab. 4-1 für den VfL Wolfsburg. Und wieder ist der Torschütze. Wut! Wie ich aus! Wahnsinn, war das gerade Pelé oder war das Rousseau, der da durchgegangen ist? Es war zumindest in den Anschein ein Hauch von Pelé hier in der Volkswagen Arena. Der geht da durch, lässt alle stehen und dann schießt er auch ab. Und Rensin kann den Ball nur so parieren, dass er Wout Weghorst vor die Füße fällt. Und unser Mittelstürmer steht wieder da, wo ein Mittelstürmer stehen muss und schiebt ihn ins leere Tor. Und der VfL Wolfsburg führt 4-1. Und was für ein Konter! Ja, da ging es ab, würde ich sagen, bei Wölfe Radio Arena Live. Da konnte ich auch nicht mehr an mich halten, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und zwar, ja, weil es so schön war, weil es so toll war. Und dem Jan neben mir, dem ging es ja auch so. Und insofern, ja, ich glaube, ganz vielen, oder den meisten im Stadion ging es natürlich auch so, es sei denn, sie kamen aus Düsseldorf. Und ja, geile Sache. Ich meine, nicht nur, weil Wout Weghorst da den Hattrick gemacht hat und ja, die Tore, wie sie zustande gekommen sind, insbesondere dieses 4-1, dieser grandiose Konter, dieses... Ja, also nicht aufgeben, sich nicht abdrängen lassen von Jérôme Roussillon und so weiter. Das sind natürlich alles so Punkte, die da eine Rolle spielen und ja, die das für mich zum Tor der Saison eigentlich auch schon machen, was das angeht. Also das ist schon echt eine super Geschichte, gerade auch von den beiden Neuzugängen da initiiert und das ist aller Ehren wert. Wann haben wir das letzte Mal gesehen beim VfL Wolfsburg, so eine Auftrittsweise? Und ja, wollen wir natürlich gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen, denn wir haben ja auch noch eine erste Halbzeit gespielt, wollen jetzt auch nicht alles über den grünen Klee loben, denn die erste Halbzeit, die war so, geht so. Aber was das bedeutet hat, dass es in der zweiten Halbzeit auch noch anders gewesen ist, da werden wir gleich auch nochmal genauer besprechen, das Ganze. Und wollte aber, weil ganz viele Fans auch nachgefragt haben, hier Wölfe Radio Arena Live und gerade bei dem Spiel und gibt es ja nochmal ein paar Highlights und so weiter, kann man sich die anhören? Und ich gesagt, ja klar, die gibt es im Wölfe Radio und hier kommt zum Beispiel noch eins. Udo Kai läuft in 16er Position, macht nochmal einen Haken, spielt wieder raus auf Klaus. Der zieht das nach innen, bringt die Flanke. Mach ihn rein und er macht ihn rein. Das gibt's doch gar nicht. Die Entscheidung hier in der Volkswagen Arena. Weghorst. Oh, ist das schön, liebe Wölfe Radio Arena Live-Zuhörer. Der VfL Wolfsburg mit einer Gala, mit einer absoluten Top-Leistung in der zweiten Halbzeit. Und jetzt klappt wirklich alles, muss man ganz ehrlich sagen. Eine wunderschöne Leistung da über die linke Seite, die Flanke kommt rein. Und er findet in der Mitte Wout Weghorst, der im Nachfassen sozusagen den Ball irgendwie noch im Tor unterbringt. Ja, ich weiß auch nicht, der arme Michael Rensing, der kann einem ein bisschen leid tun. Denn eigentlich pariert er den Ball super, doch der Ball kommt in einer Bogenlanke. Lampe am langen Pfosten wieder runter und da steht Wout Weghorst wieder und drückt ihn aus einem Meter mit dem Kopf über die Linie. Und das ist natürlich ein Wahnsinn, was hier heute Nachmittag los ist. Ich fass es nicht. Das war so ein typisches Nein-Doch-Ja-Tor. Ja. Und das war unglaublich. Ja, ich glaube, da war uns auch die pure Freude anzumerken über dieses Spiel. 5-2 hätte ja auch keine Sau mit gerechnet, sagen wir mal ganz ehrlich. Ich hätte auch ganz ehrlich gesagt, ich habe mich auch mit einigen vorm Spiel unterhalten und ja, froh, wenn wir eins machen, ja. Also in Düsseldorf war ja auch nicht so schlecht unterwegs, haben ja auch ganz schön viele Punkte gesammelt, haben wir ja auch in der letzten Woche im Wölferadio thematisiert, ja eigentlich gehandelt da als Absteiger Nummer 1, ja, und dann legen die eigentlich eine gute Saison hin. Und sie haben auch, und da müssen wir jetzt auch mal drüber sprechen, eine gute erste Halbzeit hingelegt. Da hat der VfL aus meiner Wolfsbader Sicht kaum ein Mittel gefunden, das Ganze da zu bespielen. Ja, man war sehr unkonzentriert, fand ich, fast ein Stück weit auch pomadig. Hatte dann Glück nach dem Rückstand, nach dem schönen Freistoß übrigens, ja, sieht man auch nicht alle Tage, dass da so ein Innenverteidiger so ein feines Füßchen hat. Ja, und dass man dann Glück hatte, da ins Spiel zurückzukommen, mit Hilfe des Videoschiedsrichters, mit Hilfe von Admir Mehmedi, dem Geburtstagskind, der ja genau dann auch wusste, was er zu machen hat, als er allein auf dem Torwart zulief, im Gegensatz zu Weghorst und Klaus in der zweiten Halbzeit. Nämlich, er hat dann Mehmedi das Ding sehr geschickt da reingelupft, also so sah es technisch ansprechend auch dann letztendlich aus. Klar, wenn man Pech gehabt hätte, wird das Ding weggepfiffen, aber aus meiner Sicht war es auch kein Handspiel. Der Arm baumelt da so runter, ja, der ist halt da, kann er sich nicht abhacken, der ist angelegt, mehr oder weniger. Also da gibt es keine Bewegung von Weghorst vorher bei diesem Pressschlag. Ja, unterm Strich, glaube ich, dann ein gerechtes Unentschieden zur Pause. Und dann würde mich mal interessieren, was da in der Halbzeit dann auch gesprochen wurde. Also bis dahin hatte man so den Eindruck, die ganzen Diskussionen um Labbadia und auch das 0-6 in München hat so die Spur hinterlassen oder hat die Mannschaft nicht einfach so aus dem Kleid geschüttelt. War auch nicht so ganz einfach, haben sie auch zugegeben nach dem Spiel, dann in der Mixzone, dass das alles nicht so ganz einfach war, diese ungewöhnliche Woche für den VfL. Ja, und dann ist man halt hingegangen und hat in der Halbzeit, wie ich gehört habe, eine klare Ansage gemacht, was denn erwartet wird in der zweiten Hälfte und dass das so funktioniert und dass man dann noch 4 Tore nachlegt und insbesondere so auch die Spieler, die in der ersten Halbzeit nicht so geglänzt haben, wie Jérôme Roussillon, der, weiß nicht, vielleicht hat er sich geschont und hat in der zweiten Halbzeit da die Rakete mal eben gezündet im Hintern und ja, letztendlich dann auch natürlich Wout Weghorst mit seinen 3 Toren, ja, Wahnsinn, ne? Also toller Kicker, mein Spieler der Saison, erzähle ich schon seit Wochen hier, dass das mein Topspieler ist und ich das total Wahnsinn finde, dass so ein Spieler in Wolfsburg genau die Attribute verkörpert, die wir hier haben möchten mit Arbeit, Fußball, Leidenschaft und das sozusagen vorlebt und dann auch noch damit erfolgreich ist, ja, dann wird er natürlich auch letztendlich zurecht gefeiert. Ich habe sogar einen Klingelton rausgezogen, also wer sich den gerne mal ziehen möchte, für sein Handy, gar kein Problem, stelle ich auch nochmal als Download zur Verfügung auf der Seite. Oder meinetwegen auch dann letztendlich im Podcast, wenn man das über iTunes zum Beispiel beziehen sollte. Also ich lade das nochmal hoch. Aber könnt ihr euch dann sozusagen schon mal nochmal reinziehen hier an dieser Stelle. Ja, natürlich ein kleiner Gag an dieser Stelle. War ja schon ein paar Wochen mit Wout so ein paar Geschichten. Da wollen wir natürlich auch nochmal hören, was er denn nach dem Spiel gesagt hat. Also, dass er zufrieden war, gar keine Frage. Aber auch letztendlich, warum und weshalb sich das Ganze auch so entwickelt hat. Es war keine einfache Woche diese Woche nach dem Spiel in München. Und natürlich die Geschichte mit dem Trainer, was alles passiert war. Also, es war für uns als Mannschaft nicht so einfach. Aber wir sind da einfach sehr, sehr gut mit umgegangen. Das haben wir auch darüber gesprochen, dass wir eng zusammen sein müssen, wie wir das ganze Jahr geschafft haben. Und ja, das war für mich auch ein klares Zeichen, um heute da vorne in den Streit anzugehen und Verantwortung zu nehmen. Und es freut mich, dass ich das gemacht habe. Ja, so schöne Erkenntnis insgesamt. Also Mannschaft hat es nicht kalt gelassen, Mannschaft hat drüber geredet. Man hat auch in der ersten Halbzeit gemerkt, dass das alles eine Rolle spielt letztendlich. Aber man hat auch dann sich da aus dem eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen, möchte ich mal sagen. Das ist eine gute Leistung, das ist eine gute Geschichte. Das zeigt, dass da auch bei allem Rumoren und so weiter die Mannschaft ein klares Ziel hat. Häufiger ist das Wort von Europa letztendlich gefallen. Also auch da möchte man die Saison jetzt trotz der übersprungenen 40-Punkte-Marke nicht irgendwie jetzt austrudeln lassen, sondern da ist man ehrgeizig, das finde ich gut. Und genau darum geht es letztendlich auch und das müssen wir auch dann weiter befeuern, auch von außen. Und die Mannschaft muss natürlich heiß sein und weiterarbeiten und letztendlich auch Bruno Labbadia das Ganze, egal was da jetzt noch kommen wird die nächsten Wochen, weil wird ja noch weitere Nachfolgerspekulationen und so weiter geben, dass er da sozusagen seinen Stiefel durchzieht, denn ganz ehrlich, wenn sowas möglich ist wie dieser Leistungswandel in der zweiten Halbzeit gegen Düsseldorf, wo man ja auch nicht das Gefühl hatte nach der ersten zwangsweise, das wird jetzt besser in der zweiten, dann so nochmal eine Umstellung oder eine Einflussnahme vorzunehmen und zu sagen, so Leute, das war es jetzt hier noch nicht und dass die Mannschaft dem auch folgt, das ist ein deutliches Zeichen, wie es dann auch in den kommenden Wochen gerne weitergehen möchte und natürlich auch scheint so in der Truppe zu stimmen, was so der Umgang angeht. Also man hat da in der Mixzone auch gemerkt, da wurde geflaxt, Also Jérôme Roussillon wurde so ein bisschen hochgenommen von Robin Knoche. Jérôme, nächstes Mal machst du aber mal ein Tor gefällig, so ungefähr. Und ja, aber auch Admir Mehmedi hat sich nochmal zu Wout Weghorst geäußert. Und das war auch auf den ersten Blick erstmal nicht so ganz schmeichelhaft. Aber auf den zweiten hat man dann schon gemerkt, die Jungs, die verstehen sich. Normalerweise sind die Torhüter dafür bekannt, dass die eine ganze... Normal in Anführungszeichen sind. Bei uns ist das umgekehrt. Der Torwart, also der Castells, ist normal und der Stürmer ist nicht normal. Aber wenn das auch, ja, im positiven Sinne ist, dann ist das top. Also ich kann mich jetzt wirklich an keinen Stürmer erinnern, der so positiv verrückt hat ist. Ne? Ja, da wurde natürlich auch nachgefragt, Wout Weghorst, weißt du eigentlich, wie denn die Kameraden so über dich denken? Und die Antwort war auch ganz lustig. Ich weiß, dass ich nicht immer so Durchschnitt bist oder auch nie in der Mannschaft, aber ja, was ich glaube, ist, dass ich immer versuche, mein Bestes abzurufen für die Mannschaft, um alles zu geben. Ja, das kann man wirklich sagen. Unter der Woche ja auch noch ein Interview mit 11 Freunde, mit Wout Weghorst. Da hat das ja nochmal so ein bisschen auch unterstrichen, diese Geschichte mit diesem Hyper-Ehrgeiz. Also klar, das klingt ja schon fast krankhaft in Anführungsstrichen und ist ein Riesenmentalität, riesen, ja, Kampfgeist, der da auch hintersteht, auch hart zu sich selbst und so weiter und so fort. Da aber auf der anderen Seite dann eine ganz weiche Seite privat mit den Sachen, die er da erzählt hat. Sehr, sehr lesenswert. Nicht immer steht in der 11 Freunde was drin, was ich empfehlen würde. Aber in dem Fall gerne mal auch nochmal reingucken. Also es verfestigt sich bei mir nach wie vor der Gedanke, nicht nur, weil er jetzt 3 Tore gemacht hat, sondern dass es ein absoluter Glücksgriff gewesen ist, Wout Weghorst zu verpflichten, was ja auch letztendlich die Geschichte gewesen ist, auch von Bruno Labbadia damals, der sich da mit ihm da schon vor der Relegation, glaube ich, damals war es schon, irgendwie auch mal getroffen, auseinandergesetzt hat. Also, dass man so einen Stürmertyp gebrauchen kann, gar keine Frage. Und ja, ich hoffe, er bleibt uns noch lange erhalten. Insgesamt also eine sehr, sehr starke Mannschaftsleistung in der zweiten Halbzeit, wohlgemerkt nochmal. Insbesondere so Spieler wie Yannick Gerhardt oder ja, Jérôme Roussillon habe ich auch schon erwähnt, aber auch ja, Yannick Gerhardt hat eine sehr, sehr große Steigerung hingelegt in der zweiten Halbzeit. Er war fast immer beteiligt, wenn es auch gefährlich und vertikal nach vorne ging. Und ich möchte gerne euch noch ein paar Zahlen mit auf den Weg geben, denn da sind echt interessante Dinger dabei, wo ich gedacht habe, das gibt's doch gar nicht. Das kann eigentlich gar nicht sein, dass sich dann ein Spiel noch so entwickelt. Also erstmal Lennys Serie, also meine Serie bleibt bestehen und meine Voraussage, wenn der VfL Wolfsburg mehr läuft als der Gegner, gewinnt er das Spiel. Tatsächlich, Laufleistung 120 Kilometer beim VfL, sehr gut. Ja. Fortuna Düsseldorf 116 Kilometer, das ist eine sehr gute Leistung. Passquote 84%, auch alles im Soll, 59% aufgetreten, also wie eine Heimmannschaft. Man will dominant spielen, alles gut in dem Zusammenhang. Nur die Zweikampfquote, da hat Fortuna Düsseldorf 58% abgeräumt in Wolfsburg. Und das will was heißen, das muss zwangsweise der ersten Halbzeit geschuldet sein, anders kann ich mir das nicht erklären. Denn normalerweise ist der VfL Wolfsburg mit die zweikampfstärkste Mannschaft in der Liga. Ich glaube, nur die Bayern sind insgesamt besser. Und dann habe ich mir das mal ein bisschen genauer angeguckt, vor allen Dingen auch bei den genannten Spielern. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dann mal mir anschaue, was Yannick Gerhardt abgeliefert hat an Zahlen, dann kommen wir auf 35% Zweikampfquote. Das ist echt wenig. Also sagen wir es mal so, ich kann es mir nicht erklären, weil ich das deutlich besser gesehen habe. Ja, oder auch wenn man dann auf die anderen guckt, jemand, den das in Anführungsstrichen im Blut ist, und deswegen spielt er ja auch, unser Kapitän Joshua Gilavogi, 29% Zweikampfquote nur. Und das im zentralen Mittelfeld, das waren quasi auch die Ursachen dafür. Und ich nehme kurz nochmal Maximilian Arnold mit rein, der hat 50% gewonnen. Aber diese Anführungsstrichen schwachen Zweikampfquoten waren da die Ursache noch, warum wir in München so auf den Sack gekriegt haben, aus meiner Sicht. Und jetzt in Düsseldorf oder gegen Düsseldorf war es nicht der Fall, dass uns das massivst geschadet hätte. Ja, weil wir natürlich auch vorne geknipst haben wie die Wilden in der zweiten Halbzeit. Aber das ist schon, finde ich, sehr, sehr, sehr, sehr auffällig. Ne? Auch Jay Brooks, normalerweise richtig fett unterwegs, was die Zweikämpfe angeht, nur 33% gewonnen. Ja? Das ist schon, ja, sehr bemerkenswert. Robin Knoche nur 25%, hat aber noch ein Tor gemacht am Samstag. Ja, aber das sind eigentlich Sachen, normalerweise würde ich jetzt sagen, vom Gefühl her verlierst du dann so ein Spiel, oder aber die Kollegen hier von, wo ziehe ich die Zahlen her, vom Opta oder so, die haben das irgendwie falsch berechnet, weil ich kann mir das nicht so ganz erklären, dass dann so ein Spiel zustande kommt. Wir wollten aber auch noch mal kurz auf ja, unseren Helden vom Samstag gucken, Wout Weghorst, was hat er abgeliefert? Auch 36% Zweikampfquote, 11,5 Kilometer gelaufen ist er und hat 85% Passquote. Also sprich, wenn er den Ball festgemacht hat und er den Ball hatte, dann konnte er ihn tatsächlich auch zum Mitspieler spielen. Und das war auch für mich einer der Schlüssel zum Spiel. bzw. Schlüssel im Spiel zum Sieg. Und das ist eine, ja, eine ganz starke Eigenschaft von Wout. Das müssen wir auch dann letztendlich ja auch dann in den kommenden Spielen zum Beispiel bei Borussia Dortmund schon am besten sehen. Ja, und über eine Sache möchte ich auch gerne nochmal mit euch reden. Das ist allerdings nicht so erfolgreich. Ja, erfolgreich sowieso nicht, aber auch nicht erfreulich. Und das ist ein Kommentar, ja, den ich auch am Samstag im Wölferadio Arena Live ja eigentlich ungern sprechen wollte, aber sprechen musste, weil es mir dann doch auf der Seele gebrannt hat, als ich das gesehen habe. Und ja, hört's mal rein. Oh, hört mal rein. Ja, was mir hier nicht gefällt, ist, dass hier doch tatsächlich kurz vor Spielende einige Zuschauer gehen. Also ich frage ganz ehrlich, liebe Freunde, was wollt ihr vom VfL, wenn nicht so ein Spiel? Da bleibt man bitte auch mal gefälligst bis zum Ende und feiert die Mannschaft, die hier so ein Spiel abgeliefert in der zweiten Halbzeit. Das muss echt mal drin sein. Also ich weiß nicht, geht der Bus für alle oder so, aber das kann eigentlich nicht erwarten. Das kann echt nicht sein. So. Ja, ich weiß, kein neues Phänomen in Wolfsburg leider, aber immer eins, was ich auch gerne oder nicht müde werde, auch anzusprechen. Gerade bei so einem Ding, du gewinnst 5-2. Ja, und ganz ehrlich, wenn ich im Theater bin, wenn ich im Kino bin, ja, dann gehe ich auch nicht eher, sondern im besten Fall klatsche ich Beifall im Theater hinterher. Und die Jungs haben sich das verdient, dass sie den ja wohlverdienten Applaus nach den ja schlimmen Leistungen auch der letzten Jahre dann bekommen, weil sich da was verändert hat zum Positiven. Und dann sehe ich da auf den Geraden vor allen Dingen, dass da die Leute gehen. Ganz ehrlich, da frage ich mich, was wollt ihr? Vielleicht muss man da auch nochmal tiefer einsteigen. Ich will auch gar nicht jetzt, werde ich auch immer für angezählt in sozialen Netzwerken, ja, von wegen, ja, man hätte ja das Recht, wenn man eine Karte gekauft hat, dass man dann auch damit macht, was man will, also ob man mal hingeht oder nicht und ob man früher geht oder nicht, sei jedem selber überlassen. Ja, mag sein, ich finde es trotzdem scheiße. Und das sage ich auch in aller Deutlichkeit so. Und es muss aus meiner Sicht nicht sein. Ja, jeder muss mal weg. Ja, ist irgendwie Geburtstag von der Schwiegermutter oder was weiß ich was, aber doch nicht alle oder so viele, die da gehen. Alle will ich ja gar nicht sagen, weil die Mannschaft ist ja doch ordentlich gefeiert worden in der Nordkurve, alles gut. Ja, aber drumherum, das sind so Phänomene und die zahlen dann auch auf so Geschichten ein, ja, was so das Image des Vereins angeht und damit reißen uns die Leute rein, ja, die einfach eher gehen. Das zahlt negativ auf das Image, auf die Marke, wie auch immer ein, auf das Bild vom VfL Wolfsburg in der Öffentlichkeit, weil natürlich fangen die Fernsehkameras das ein und natürlich sind das so Geschichten, wo man sich gerne dann wieder das Maul über Wolfsburg zerreißt. Ja? Und ja, meinetwegen, vielleicht sind es auch neutrale Zuschauer, die irgendwo aus dem Umland kamen, sich einfach nur mal ein Bundesligaspiel angucken wollten. Da gibt es ja nicht mehr so viele Möglichkeiten, wenn ich danach in die Umgebung gucke. Aber das nur so am Rande. Aber letztendlich, ich finde es doof. Ich finde es echt doof und vielleicht sollte das dann sich auch jeder mal überlegen, wer da ja, einen Sitznachbarn hat, der da meint, eher gehen zu müssen. Vielleicht gibt man ihm noch ein Bier aus, dass er länger bleibt oder so. Vielleicht muss man auch Anreize schaffen. Ich weiß es nicht. Bin ich auch nicht in der Position, aber ich kann halt sagen, dass es mich stört und ich werde es auch immer wieder ansprechen und ich weiß auch, dass es ganz, ganz viele andere VfL-Fans stört. Und wie gesagt, dieses Thema, ne, den Blick auf den VfL Wolfsburg, lade ich mir ja auch immer wieder gerne Gäste ein, die ein bisschen weiter weg sind, die auch mal so einen Input von außen geben können und sagen, wie wird der Verein eigentlich gesehen oder wie kommt der halt letztendlich an außerhalb oder hinter der A39 in Anführungsstrichen, ja, oder noch ein bisschen weiter weg. Und so einen habe ich mir auch heute in die Sendung eingeladen und das ist ein sehr amüsantes Gespräch geworden. Der Libero. Ja, und natürlich auch während der Länderspielpause weiter prominente Gäste, diesmal aus dem Norden im Wölferadio. Und heute habe ich einen zu Gast, ja, den brauche ich den Fußballfans in Deutschland, glaube ich, nicht vorzustellen. Bekannt gewesen vor allen Dingen durch seine Reportereinsätze bei Sky. Und das ist Rolf Fuhrmann. Hallo Rollo, grüß dich. Hallo, hallo. Ja, hallo, hallo. Das wollte ich auch mal fragen. Wie bist du denn darauf gekommen eigentlich mal, diesen Claim, hallo, hallo? Ja, das war erst gar nicht absichtlich, ne, irgendwie. Ich kam dadurch darauf, weil es gibt so eine Episode mit Wolf Fuß in Istanbul, als ich nach einem Champions-League-Spiel Kasim interviewen wollte. Und eigentlich heißt er nur, ich weiß gar nicht, ob der Kasim heißt. Mhm. Aber der lief dann an mir vorbei und dann habe ich gesagt, hey Kasim, ich bin Rollo, können wir ein Interview machen? Da ist er stehen geblieben. Und von daher kommt das mit Hallo, Hallo. Also das hat sich dann so eingebürgert und ich hätte nie gedacht, dass das praktisch so ein Markenzeichen wird. Ist es auch. Ich sollte mir das patentieren lassen. Naja, ob man sich ein Hallo patentieren lassen kann, ist mal nee, nachdenken. Hallo, das Doppelte, ne? Sehr schön. Ja, bevor wir eigentlich zum Anlass unseres Gesprächs, unseres Termins heute kommen, einmal die Frage, was verschlägt dich eigentlich nach Wolfsburg? Ich bin hier eingeladen, sozusagen zu einem Meet and Greet anlässlich des Länderspiels vom Sportbazar. Und für die habe ich ja auch schon gearbeitet. Gut, hätten wir das sozusagen auch geklärt. Wir treffen uns hier übrigens in einem Wolfsburger Hotel, ganz... Brackstädter Mühle. Jetzt hast du noch Werbung gemacht. Okay, gut, ich wollte jetzt nicht sagen. So viele gibt es ja nicht. Kennen in Wolfsburg sehe ich auch der eine oder andere. Rollo, wir haben in Kontakt getreten, weil du etwas getwittert hast am Sonntag, glaube ich, oder die Tage jetzt. Da ging es um das 0-6 von Mainz in München und aber auch das 0-6 von Wolfsburg eine Woche vorher. Und da waren so Worte zu lesen wie peinlich und unfähig. Das hast du inzwischen relativiert, aber ich bin da so drauf eingestiegen, habe gedacht, ach komm, dann laden wir dich doch mal ins Wölferadio. Und du hast zugesagt, finde ich eine tolle Sache, da dazu zu stehen. Aber sag mal, was hat dich denn eigentlich so sauer gemacht da in dem Zusammenhang? Ja klar, sage ich dazu. Ich kann das ja auch erklären. Also gerade in Bezug auf Wolfsburg, weil die spielen eine prima Rückrunde. Und ich hatte gedacht, naja, das wird ja spannend in München eventuell. Hatte ich auch gedacht, ja. Und dann war das für mich aber peinlich. Und genauso wie Mainz, auch die spielen ja eigentlich besser. Man hat sich so ergeben da. Und ich war irgendwie sauer darauf, dass man sich so ergibt. Und dass man überall sonst, und ich habe viele Spiele auch von denen gesehen, doch sich reinhaut. Auch siehe mal hier gegen Düsseldorf von Wolfsburg jetzt das letzte Spiel. Aber auch vorher... Da ging es oftmals spitz auf Knopf, dann gewinnt man in Gladbach und so weiter. Also das war ja nicht irgendwie was. Ne? Und ich hatte die Hoffnung, das wird jetzt richtig spannend. Ne? Und die Mannschaften sind auch gefährlich, auch Wolfsburg und auch Mainz. Und dann, ich weiß nicht, das wird wohl auch jedem VfL-Fan so gegangen sein, dass er da spätestens nach dem 4-0 die Augen verschlossen hat und auch sauer war. Das heißt, hier geht es gar nicht so sehr um den Meisterkampf, der da jetzt eine Rolle spielt im Sinne Dortmund oder Bayern oder so, oder dass man gegen Bayern eine andere Leistung abruft. Eigentlich ist mir das, St. Pauli wird ja nie Meister, das ist ja mein Heimatverein, insofern ist mir das eigentlich egal. Aber angesichts der Lage, dass Bayern 6-mal Meister war, gönne ich das jetzt mal den Dortmundern, allein um mal Abwechslung reinzubringen. Aber das war eigentlich gar nicht der Anlass. Ich habe mich am Wochenende genauso geärgert über meinen Verein, St. Pauli, 2-0-4 gegen den HSV und Sandhausen. Und ich, erstmal kriege ich da Würgereize. Das beruhigt sich dann zwar am nächsten Tag schon wieder. Ja, du hast es ja auch geschrieben, von wegen, du wolltest gar nicht so sehr schimpfen oder irgendwas hast du da getwittert an die Mainzer und an die Wolfsburger. Nein, ich bin in dem Augenblick einfach sauer und ich glaube, das geht vielen auch so. Und ich glaube, auch der Mainzer Trainer Schwarz war auch sauer, ne? Und auch Labbadia wird sauer gewesen sein. Ich habe ihn danach gar nicht gesehen oder gehört mehr. Dazu wenigstens nicht. Aber das kann es nicht sein. Also ich... genauso wie ich über St. Pauli dann sauer war. Ne? Das legt sich zwar dann immer alles, ne? Aber ich will, dass man sich wehrt irgendwie. Ja, nee, das ist auch absolut richtig. Wir haben es ja auch kommentiert bei Wölfe Radio Arena Live und diese Gegenwehr, die haben wir natürlich dann letztendlich auch vermisst. Wobei man natürlich auch sagen muss, weißt du noch, wie das letzte Spiel von Dortmund in München ausgegangen ist? Ja, irgendwann hört es dann wahrscheinlich im Kopf auch auf. Ne? Ja, die haben auch 6-0 verloren. Ja, also das sind halt so Punkte, da weiß ich nicht, ob es dann Mannschaften, die deutlich ja auch sportlich unter Dortmund anzusiedeln sind. Ja, ich nehme denen das eigentlich gar nicht so übel oder so, wenn die viel schlechter sind. Zum Beispiel dieses Nürnberger 0-7 in Dortmund. Ja, aber Nürnberg zu dem Zeitpunkt war, das kann man, und auch Stuttgart, wo sind die jetzt? Ne? Denen nehme ich das doch gar nicht mal übel. Aber Wolfsburg insbesondere, Mainz aber auch, haben eigentlich gut gespielt. Und das ärgert mich dann so. Wenn Nürnberg da eine Klatsche kriegt, ja gut, die haben ja da auch eine Klatsche gekriegt, da sage ich dann aber nichts, weil da ist auch nicht mehr drin. Wie ist denn so deine Beziehung zum VfL Wolfsburg, zu Stadt und Verein? Gut eigentlich, weil ich war bei der Meisterschaft dabei, auch bei der Feier 2009. Das ist ja jetzt 10 Jahre her. Ja, und ich war auch in der Champions League und auch in der Europa League mit Wolfsburg unterwegs. Ein legendäres Spiel in Everton, also in dem Stadion allein schon. Nein, die ist wie zu eigentlich jedem anderen Verein. Wenn die sind meist alle sehr freundlich und auch zuvorkommend und haben mir eigentlich auch jeden Wunsch immer erfüllt. Da bin ich auch ganz glücklich drüber. Und deshalb habe ich da auch nichts zu meckern. Genauso wenig, wie ich über den HSV was zu meckern habe, obwohl es nicht mein Verein ist. Mhm. Aber ich habe immer gesagt, Schnaps ist Schnaps und Job ist Job. So, und wenn die gut spielen und wenn die allein dieses 5-1 gegen die Bayern im Meisterschaftsjahr, Grafitsche und Dzeko, das war grandios. Also da kann ich ja nicht irgendwie sagen, nee, das mag ich nicht, ist mir egal. Nein, das ist mir nicht egal. Nee, weil ich so, ich habe natürlich ein bisschen auch mal quer geguckt, so, weil du bist ja viel auf Twitter da unterwegs und da kriegt Wolfsburg oder der VfL, gibt es immer so eine kleine Spitze, so Weltstadt mit Flair, schreibst du dann ja, mal, oder wenn der ICE mal hält. Das oder, ist aber wie mit Bielefeld auch, ne? Ja, ich wollte nur wissen, ja, so ist das. Ist das so eine Klischee-Nummer? Na, oder ja, wir haben da mal einen Film drüber gemacht, Claudio Luciani und ich, haben wir gedreht am Wolfsburger Hauptbahnhof und als dann der ICE da durchrauschte und so weiter. Das ist aber, fällt unter den Begriff, so wie die Heute-Show irgendwie, Satire oder sowas. Okay. Ne? Also da mache mich grundsätzlich gerne lustig über eigentlich alles Mögliche, über Bielefeld, ne, oder über den FC, die sind ja immer so euphorisch, als sie aufgestiegen waren, da habe ich gesagt, oh, der FC auf dem Weg in die Champions League, ne? Nee, ich frage nur, weil so vom, also wenn es jetzt quasi in die Richtung geht, was eine Stadt zu bieten hat, in dem Sinne, machst du das auch bei Gladbach oder bei Gelsenkirchen, weil das sind ja jetzt auch Schalke, keine Schönheiten. Der Schalke doch sowieso, die mit ihrem, sagen ja mal Meistermacher zu mir und so, dann sage ich, seid doch froh, dass ihr in 60 Jahren mal Meister gewesen seid für 4,5 Minuten. Ja, genau. Ne, also nee, das mache ich, wenn es drauf ankommt, mache ich das bei jedem Verein. Auch bei meinem Verein. Dann frage ich nochmal ganz ketzerisch, weil du kannst ja jetzt ganz offen drüber reden, weil du ja nicht mehr für Sky tätig bist. Gibt es bei Sky eigentlich die Anweisung, mindestens einmal im Spiel den leeren Gästeblock zu zeigen und in Wolfsburg um dann zu sagen, es sind keine Zuschauer im Stadion? Kann ich gleich verneinen. Wir haben schon seit Jahren, ich glaube seit 10 Jahren oder 11 Jahren, vielleicht schon länger, gar keinen Einfluss auf die Bilder. Das macht die Firma von der DFL, Sportcast, okay, 100%ige Tochter. Und manche schimpfen dann auch über irgendwelche Regieeinstellungen oder so. Hat Sky und auch die anderen übrigens, auch Eurosport, haben da nichts mit zu tun. Mhm. Aber was man kommentiert darüber schon. Also es ist schon relativ auffällig. Beziehungsweise bekomme ich das von vielen VfL-Fans immer gespiegelt. Ah, Sky, Kommentar kannst du ja nicht anhören. Und natürlich hier ist der obligatorische Spruch gegen die Wolfsburger Fans und so weiter. Wie ist das? Also fällt euch das auf oder ist das quasi so? Oder fiel euch das auf früher, wo ihr sagst, das machen wir jetzt so? Oder ist das Zufall? Nee, das ist reiner Zufall. Man darf ja auch nicht vergessen, Kommentator ist nicht gleich Kommentator. Und jeder ist da irgendwie anders, auch im Sprachduktus. Aber ich glaube, für die allermeisten gilt das, was ich gesagt habe, dass Job ist Job und Freizeit ist Freizeit. Und ich glaube, viele denken ja immer, ach, der Marcel Reif war Bayern-Fan, stimmt ja gar nicht. Oder ich jetzt das, Lautern-Fan, ne? Ja, oder Dittmann sei Dortmund-Fan, das ist ja Quatsch. Dittmann, wenn überhaupt, kommt aus Hannover. Reif, hast du schon gesagt, Kaiserslautern. Und bei mir, und da bin ich stolz drauf, fragen sie mich immer noch, welchen Verein ich denn so mag oder was mein Verein ist. St. Pauli. Ja, aber das zeigt ja, dass ich während des Jobs mich immer bemüht habe, da objektiv zu sein. Und wenn jemand scheiße spielt, spielt jemand scheiße. So. Das heißt, der Eindruck, dass Sportjournalisten, jetzt gehen wir mal über Fernsehen hinaus, wenn sie unterwegs sind, das sind aus deiner Sicht keine Fans mit Notizblock. Nein. Jeder hat ja mal diesen Job ergriffen aus einer Leidenschaft heraus und wenn man dann, sagen wir mal, gewissen Vereinen wohlgesonnen gegenüber ist oder weniger wohlgesonnen, nee, entfällt die Berichterstattung. Ich habe zum Beispiel mal für eure Kollegen vom Fohlenradio des Öfteren schon Co-Kommentar gemacht und dann bemühe ich mich immer so ein bisschen auch den Gegenpart zu spielen zu Christian Straßburger, also nicht unbedingt den Gegenpart, wenn die klasse spielen, spielen sie klasse, okay. Aber dieses Euphorische, da ist ja Norbert Dicke von Dortmund ja auch ganz besonders. Also das würde ich gar nicht aushalten neben ihm, weil das finde ich nicht okay. Ich finde, gut, als Fan ja, Fanradio, aber wir als Journalisten, ich finde, wir sollten uns doch bemühen, auch so eine halbwegs objektive Bewertung reinzugeben. Das muss der Schiri ja auch. Der hat auch einen Heimatverein. Und ich glaube, dass jeder Schiedsrichter auch irgendwo eine Vorliebe hat. Aber weiß ich, was für Werder ist. Es gibt im Norden Fans von Bayern München, genügend Fans oder Schalke. Das kann ja auch sein, dass der Schiedsrichter heimlich eigentlich auch Bayern-Fan ist oder so. Aber das darf er nie zeigen und er sollte sich immer bemühen, objektiv zu bleiben. Das heißt, wenn du jetzt mal so drauf schaust auf den VfL Wolfsburg, haben wir, hat der VfL so ein leichtes Imageproblem, was der Umgang mit den Sportjournalisten angeht oder so? Oder ist das nur... Doch, aber da kann der VfL eigentlich nichts für. Das ist genauso wie mit Bayer Leverkusen im Werkself. Ne? Das heißt also, es gibt viele Fans, die haben einfach... Früher waren ja nur denn, da gab es die anderen ja noch nicht, bevor dann Hopp und dann auch Mateschitz mit Leipzig kam, gab es ja dann die Werkself. Ne? Das war vor allen Dingen Leverkusen und Wolfsburg dann. So, Bayer Uerding, weiß ich gar nicht, ob die da aufzuzählen oder zählten. Damals auf alle Fälle schon. Ja, damals schon. Ja, aber da muss man mal sagen, das ist auch nur wirklich nur nicht bis zum Ende gedacht. Ne? Denn eins muss man auch mal klar sagen, Dortmund ist eine AG. So, die Bayern haben 4 DAX-Konzerne in ihrem Portfolio, haben Geld ohne Ende. Woher kriegen sie das Geld? Also hier, und der HSV hat kein Geld, aber dafür 100 Millionen Schulden und Kühne im Hintergrund. Also soll keiner so tun, als sei das nun irgendwie nur auf diese Vereine bezogen, wie zum Beispiel Wolfsburg mit VW. Natürlich ist VW hier maßgebend gewesen, sonst gäbe es den Verein und sonst gibt es ja überhaupt die Stadt gar nicht. Das muss man ja auch mal sagen. Aber das ist doch ein bisschen scheinheilig, wenn man das nur immer darauf reduziert. Na, letzten Endes wird auch noch Fußball gespielt, die Spieler können eh nichts dafür und so weiter. Und es geht ums Geld, da machen wir uns nichts vor, ums große Geld. Und da sind viele Fans eigentlich noch mehr sauer drüber. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf, wollte ich natürlich auch, wenn ich dich schon mal da habe, nochmal zu befragen. Aber lass uns einmal aktuell beim VfL einsteigen. Diskussion, hast du ja sicherlich verfolgt. Labbadia, Schmadtke, wie schätzt du das ein aus der Entfernung sozusagen? Was hilft da? Was könnte da jetzt auch den Rest der Saison, sag ich mal, so noch zum erfolgreichen Ende bringen? Wie, wenn du das beobachtest, was würdest du dazu sagen? Ja, Labbadia hat sich ja scheinbar nicht so beeindruckt gezeigt. Das 5:2 gegen Düsseldorf spricht ja Bände. Ich habe so den Eindruck, dass vielleicht ist Labbadia, obwohl ich auch ihn und Slomka kenne, sind das so vom Typ her doch vielleicht zu ähnlich. Was heißt so ähnlich? Ähnlich, sodass Jörg Schmadtke mit beiden ja dann nicht klarkommt, ne? Oder nicht klargekommen ist, wie im Fall Slomka. Ich weiß aber nicht, was da im Einzelnen los war. Ich weiß nur, ich glaube, dass Labbadia ein gutes Angebot hat. Die Vermutung geht ja nach Schalke. Ich weiß es nicht genau, ob es dann Schalke wird. Aber eins muss er jetzt mal unabhängig davon sagen, ne? Er hat eine professionelle Berufsausfassung. Er hat den VfL aus den Ruinen geführt, sozusagen. Die letzten Jahre waren ja nicht so erquickend. Und was zur Mannschaft, also die Mannschaft spielt in der Rückrunde, bis auf dieses München-Debakel, einen super Fußball. Und mein spezieller Liebling ist Weghorst, der Holländer. Ich mag ja sowieso den Holländer. Dreimal getroffen am vergangenen Wochenende. Ja, auch nicht nur deshalb. Ich finde, das ist unglaublich, der Typ. Den kannte ja vorher keiner, ich sowieso schon mal gar nicht. Und das ist einfach für einen Stürmer ist das super. So viele gibt es davon gar nicht in der Liga. Ne? Pedersen vielleicht noch und so. Da sind wir uns ja mal richtig einig, weil Weghorst ist auch mein Lieblingsspieler der Saison, was das angeht. Ja, kanntest du ihn vorher? Ich kannte den vorher auch nur vom Namen, sagen wir es mal so. Aber das war es dann auch. Aber nicht, was er kann. Das habe ich auch das erste Mal gesehen, als er bei uns war. Ich kannte noch nicht mal den Namen, obwohl ich ja viele Holländer kenne. Du hast es eben schon ein bisschen angerissen. Entwicklung beim VfL, was da gerade sportlich auch letztendlich passiert. Was hast du gesagt? Aus der Hölle zurückgeführt. Aus den Ruinen. Auferstanden aus Ruinen. Ja, gut. Das weiß ich jetzt nicht. Ich halte es gut möglich, dass sie Europa spielen jetzt. So, und dann ist aber die Frage, wer kommt denn nach Labbadia? Wird es Rose sein aus Salzburg oder wer auch immer? Und was ist mit den Spielern? Na, ich habe jetzt keinen Überblick über die einzelnen Verträge, wen kann man halten und so weiter. Was ist mit Weghorst? Sind da schon irgendwelche Engländer schon wieder dran oder Nein, so? Nein, natürlich nicht. Ja, gut, okay, aber ich sag's ja nur, ne? Ich möchte noch mal dran erinnern. Oder nee, jetzt ein anderes Beispiel, Frankfurt. Super Offensive und jeder von uns weiß, dass eigentlich die nächste Saison alle in München spielen. Nicht in München, aber dass das auseinandergerissen wird, wie immer. Ob Mainz, Freiburg, alle, die Europapokal gespielt haben, sind auseinandergerissen worden. Auch Bremen schon. Und was passiert dann? Dann spielt Frankfurt ohne vielleicht Aller oder Rebic und so weiter. Und was wird dann? Man muss aber Freddy Bobic und Adi Hütter zugute halten, dass ich hätte nie gedacht, dass sie das daraus machen. Ne? Also insofern besteht auch ein Leben danach, ne? Und die Chance auch danach. Und da muss man in Wolfsburg natürlich aufpassen. Ne? Also ich traue ihnen jetzt schon zu, Europa. Und jetzt muss man mal gucken, wer kommt. Das ist gerade ja auch gesagt, in die Richtung Geld regiert die Welt, ja. Großes Geschäft. Ich will da gar nicht so sehr drauf eingehen, in die Richtung moderner Fußball, Club-WM, Super League und so weiter. Aber So als St. Pauli-Fan muss es dich doch da grausen. Ja, nicht nur als St. Pauli-Fan, die Entwicklung ist schrecklich. Das ging insbesondere, das ging schon mit der Aufstockung der Champions League los. Oder als nun nicht mehr nur die Meister da spielen. So, und dann wird es immer schneller. Katar ist der absolute Super-GAU für jeden Fan, finde ich. Jetzt das aufzustocken auf ihren 48 Mannschaften, jetzt eine Club-WM zu machen und so weiter und so fort. Die Ablösesummen, die Skandale um FIFA, UEFA, um Korruption, Bestechung und so weiter. Ich glaube, dass viele Fans einfach die Schnauze voll haben. Und ich habe in gewisser Weise auch die Schnauze voll. Und eines Tages wird es so sein, dass die Leute dann sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ich soll 3 Abos haben, immer mehr bezahlen und so. Jetzt gehe ich zu meinem Heimatverein oder weiß ich was, sonntags auf dem Platz. Altona 93 wäre das bei mir, dann kann ich wechseln. Aber ist das realistisch? Dass, also, weil letztendlich, wir füttern ja alle die Bestien. Ne? Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Also, was müsste man denn machen, um diese Tendenz, die ja offensichtlich ganz vielen gefällt, aufhalten kann? Du hältst sie nicht auf, solange die Globalisierung so läuft, wie sie läuft. Die Fußball-Globalisierung läuft analog zur wirtschaftlichen und finanziellen Globalisierung. Und die Schere geht überall auseinander. Nicht nur zwischen Arm und Reich in der Wirtschaft oder in den Immobilien oder in den Verdiensten, sondern auch beim Fußball oder bei Schauspielern oder weiß ich was. Und das geht sicherlich nicht endlos so weiter. Ich weiß nicht, das ist wie mit dem berühmten Supervulkan. Da sagen die Wissenschaftler, es ist nicht die Frage, ob sie hochgehen, sondern die Frage nur, wann. Und genauso ist es da beim Fußball auch. Ein Paradebeispiel dafür, wie es auch quasi, was so die Entwicklung angeht, ist ja die Nationalmannschaft. Länderspiel ist ja diese Woche gewesen in Wolfsburg auch. Da ist ja genau das Thema auch, wie viel Fannähe wollen wir wieder erreichen, wie viel Umbruch muss sein. Wie nimmst du das wahr, was da rund um die Nationalmannschaft passiert? Ist das ausreichend für dich, auch als Aushängeschild für den deutschen Fußball, oder muss da mehr kommen? Ja, die müssen schon viel mehr machen. Ne? Also nun haben sie ja scheinbar ein bisschen gelernt und so weiter. Das war nur noch ein Marketingzauber, ne? Der da stattfand, auch in Beziehung auf Russland. Und ich glaube, viele haben gar nicht mehr daran gedacht, irgendwie, dass letzten Endes auch noch Fußball gespielt werden muss und so. Ne? Und das, was mich auch erschrocken hat, dass scheinbar Bierhoff und Löw und auch Grindel beratungsresistent waren. Jetzt passiert so ein bisschen was. Löw und Bierhoff versuchen sich davon zu lösen. Aber dann frage ich mich, warum machen sie es nicht eher konsequenter? Und dann muss man natürlich auch nach den Leistungen Neuer und vor allen Dingen auch Kroos in Frage stellen. Das, was die gezeigt haben zuletzt, das ist nicht mehr 1A und Weltklasse. Lange nicht. Und das ist schon wieder so halb konsequent nur für mich. Ne? Und was die Fans angeht, da bin ich ja mal gespannt, wie die Fans das gutieren letzten Endes. Da ging ja das auch los, dass sie dazu keine Lust mehr haben. Auch bei den Preisen. Wie schrieb jetzt ein Vater, ich wollte mit meinem Sohn jetzt doch noch dahin gehen, hier Wolfsburg, da gab es Karten für 70 Euro, wir beide zusammen, 45 und 25. Das für so ein Spiel, das kann ich mir nicht leisten, das mache ich nicht. Und das finde ich auch unverschämt. Warum macht man das bei der Nationalmannschaft? Die haben so viel Geld, der DFB auch. Warum gibt man da nicht einfach Karten für 10 und 5 Euro raus? So, fertig. Muss das immer so teuer sein? Fernsehgelder gibt es da, glaube ich, auch noch für. Ne? Denn gibt ja Verträge mit RTL und auch mit den Öffentlich-Rechtlichen. So, und da sollten sich vielleicht mal was einfallen lassen und den Fans entgegenkommen. Klare Ansage von Rolf Fuhrmann in dem Zusammenhang. Ich würde gern einmal noch wissen, und zwar auf deinen Job bezogen. A, fehlt dir das manchmal, dass du da jetzt jedes Wochenende unten da die Leute, Anführungsstrichen, quälen darfst mit Fragen? Nach 26 Jahren fast nicht mehr, ganz ehrlich. Das war ein Traumjob und durch Europa und in anderen Sportarten auch weltweit. Boxen zum Beispiel. Aber das war toll. Und auch die Leute alle kennenzulernen und so. Aber ich genieße es jetzt auch eben da nicht mehr sein zu müssen. So mir auch die Freiheit zu nehmen zu bestimmten Terminen, so wie heute oder so. Oder morgen mache ich in Bremen so einen Werder-Quiz. Sowas zu machen. Ich war letzte Woche im Bremer Stadion auch. Wenn ich will oder hin möchte, dann rufe ich den Pressesprecher an, ob das geht, dass ich kommen könnte, weil ich auch Kolumnen schreibe für 3 Zeitungen. Ja, und das reicht mir völlig. Und ganz ehrlich, was ja kaum einer vielleicht nachvollziehen kann, ich habe mich so daran gewöhnt, da unten zu sitzen, samstags, und die Konferenz, nicht nur das Spiel zu sehen, auch die Zeitlupen und auch die Konferenz. So, wenn ich da am Spielfeldrand saß. Und wenn ich jetzt im Stadion sitze, sehe ich nicht mal die Zeitlupe. Ich weiß nicht, was der Videoschiedsrichter da zu meckern hat oder überhaupt, warum er eingreift. Völlig neue Erfahrung. Ja, aber da fehlt mir ehrlich gesagt was. Und wenn ich dann mit Leuten oder auch alleine gucke, dann habe ich das alles wieder. Ne? Also dieser Umstieg, was das angeht, der fällt mir eigentlich schwer. So einfach. Aber wenn ich im Stadion bin, das wundert mich auch immer wieder. Dieses Hallo, und ich kenne auch alle, die kennen mich auch alle. Ist egal, wer wo was hallo, macht. Hallo, hallo. Ja. Ja, hallo, hallo. Du hast mal im Interview gesagt, dass du so Typen wie Matthäus und Effenberg am liebsten eigentlich interviewt hast nach dem Spiel. Weil, kann man sich verstehen, ja, warum, weil die natürlich was zu erzählen. Ja, und auch Stevens, ne? Ja, ja. Oder auch Scharf. Ja. Weil die waren nicht so einfach, ne? Oder Hans Meyer, die waren auch, da musste man schon mal gucken, genau, ja, wie ist der drauf und was ist los und so. Also nicht so Stammtischtypen, so à la Basler, wie vielleicht viele meinen, sondern Typen, wo man sich das überlegen musste, wo man in die Augen gucken musste, so, was ist los mit dem und so weiter, ne? Aber wen hast du denn nicht gern interviewt? Wohl genau wusstest, oh, jetzt kommt der Typ und ich muss dem jetzt, gab es da irgendwie keinen. Was? Keinen. Also was mit allen. Je schwieriger die Aufgabe, desto besser. Ja gut, der sagen können, oh, jetzt ist es langweilig, weiß ich schon, was... Nee, nee, ja, natürlich sind, da machen wir uns nichts vor. Es sind 60-70% der Antworten, wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, wir keine Laufbereitschaft und so weiter und so fort. Müssen weiter hart arbeiten. Ja, oder wie ob Bernd Hollerbach zu sagen, Pflicht alles raushauen. Nein, natürlich, aber das kann man auch nicht erwarten. Bei jedem von uns im Leben ist nicht immer alles mit wow und es gibt viel Normales. Das ist auch gut so, weil sonst wird man durchdrehen. Aber ich habe es geliebt, weil ich habe insbesondere diese... Allein wenn ich Stevens schon sah, ne? Ich finde ihn jetzt klasse. Er hat mich auch eingeladen nach Kalaradjada, falls er dann nach Schalke jetzt wieder Zeit hat, weil ich da auch immer bin dann. Wir haben uns da auch gezofft und so ein bisschen, ne? Aber allein das war eine Herausforderung. Ne? Nicht irgendwie so 0815. Thomas Schaaf, muss ich auch erst mal gucken. Ne? Wie ist er drauf? Hab versucht, ihm ein bisschen Honig um Bart zu schmieren, also ein bisschen charmant zu sein und so weiter, bevor dann die Fragen richtig losgingen. Ne? Im Gegensatz zum Beispiel zu Klaus Allos, den brauchst du eigentlich gar nichts fragen. Der redet wie ein Buch, egal, den kannst du auch gar nicht ärgern oder so. Sehr schön. Wenn du aber jetzt die Kollegen stehen siehst, klappt da so innen drin die Reporterpolizei auf, wo man sagt, ah, hätte ich jetzt aber anders gefragt. Also ist das, wie verfolgst du denn so die Situation? Nee, also da habe ich eigentlich gar keine Meinung zu, auch zu den Kommentatoren, nicht? Was ich nur finde, das machen aber auch nicht alle. Also mit der Fragerei, man muss auch mal ein bisschen penetrant sein oder nachfragen, aber man muss es auch nicht 7-mal tun. Also irgendwann, und wenn man es tut, was ich auch gemacht habe, dann versuchen vielleicht nochmal mit einem anderen Ansatz und mit einem Lächeln oder so daran zu gehen. Mit Schirmschamme und Melone, hätte ich fast gesagt. Aber nein, man muss auf den anderen eingehen und man muss versuchen, so charmant wie möglich irgendwie daran zu gehen. Weil das ist etwas, kannst du mir ja aus erster Hand vielleicht mal aufklären oder auch ganz, ganz viele Fans, wo man sich dann, wo genau weiß, der wird jetzt nicht bei dir vor laufender Kamera sagen, dass er den Trainer entlässt. Warum ist man da trotzdem so penetrant letztendlich? Weil man es muss oder weil man doch diese 0,5%ige Chance hat? Ja, es ist so, dass A, die Redaktion oft fordert das. Man hat ja auch den Ablaufregisseur und den Leiter der Sendung hier im Ohr. Und der sagt, frag mal nach und so weiter und so fort. Und du weißt ganz genau, das ist ein ganz schmaler Grat, ne? Ich habe nicht 7-mal nachgefragt, ne? Aber ich habe dann versucht, eben da etwas anders ranzugehen, ne? Die Frage anders zu stellen. Bloß nicht immer die gleiche Frage nach oder zu sagen, nun sagen Sie schon, ne? Ne? Also das ist immer situativ von den Situationen abhängig. Aber wie gesagt, was ich ein bisschen bemängel, ist, dass wenn penetrant gefragt wird, zu penetrant, und wenn die Leute nicht zuhören. Ich brauchte auch 2-3 Jahre, um das zu lernen, zuzuhören, obwohl mir noch einer auf dem Ohr sitzt. Ne, zuzuhören und auch nicht abzulesen. Das nervt ja manchmal nicht nur beim Fußball, auch in anderen Sendungen. Wenn die Leute ihre Fragen oder so auf einer Karteikarte haben, Moderation, und dann hast du eine Zweier-Einstellung und du siehst genau, dass sie den anderen gar nicht angucken, sondern auf ihr Kartei liegen. Das geht nicht. Wenn ich ein Gespräch mache, muss ich mein Gegenüber auch angucken. Es gibt natürlich auch Fußballer, die gucken dann immer so zur Seite. Das ist auch schon doof. Ne, weil sie Oli Kahn hat immer irgendwo nie mehr. Ja, ja, weil sie dann, weiß nicht warum, sie haben Scheu oder weiß ich was oder keine Ahnung. Aber das sieht auch scheiße aus. Ich oute mich jetzt, ich habe es während des Gesprächs auch gemacht, aber nur um die nächste Frage sozusagen elegant einleiten. Wenn du im Radio bist, darfst du alles machen. Wenn es da geht. Apropos Radio, und da kommen wir zur letzten Frage. Hättest du mal Lust, Wölfe Radio Arena live? Klar, kein... nächste Saison oder so? Als Co-Kommentator. Ja, ja, das habe ich ja für das Fohlenradio schon gemacht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, da bin ich dann immer so ein bisschen nicht Gegenpart, das kann ich nicht sagen. Ne? Aber du bist als Experte dann da. Und als neuer Experte. Für ja, und wenn also bei Norbert Dickel könnte ich es, glaube ich, nicht. Der wird mich einfach, der ist so laut und so weiter. Ich bin schlimmer. Als Dickel? Das gibt's ja gar nicht. Wirst du sehen, ich schicke dir gerne. Nein, aber du musst auch damit rechnen, wenn zum Beispiel da irgendwas nicht gut klappt oder Mist ist oder so, dann sage ich das auch, ne? Und wobei wir bei dem Bayern-Spiel wahrscheinlich nach 16 Minuten beide einer Meinung gewesen wären. Da hätten wir, glaube ich, abgeschaltet. Können wir denn jetzt nicht das Ganze beenden oder so? Genau. Five up. Genau, five up ist genau das richtige Stichwort, denn wir sind durch mit dem Talk hier im Wölferadio. Zu Gast, unverkennbar, Rolf Rollo Fuhrmann, und ich danke für das Gespräch. Ja, ich fand es auch amüsant. Danke. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Heute mal wieder ein kurzer. Was ist ein Eintracht Braunschweig-Fan, wenn er erfolgreich die Uni abschließt? Na klar, der Hausmeister. Fan-Infos. Ja, wer es noch nicht mitgekriegt hat, die restlichen Spieltage sind terminiert worden. Nicht zu meiner Freude, muss ich ganz ehrlich gestehen, was da rausgekommen ist. Unter anderem kriegt der VfL Wolfsburg ja ein Montagsspiel, Ostermontag, 22. April. Aber auch ein Sonntagsspiel in Hoffenheim finde ich jetzt auch alles andere als gut gelöst. Dafür ein schönes Auswärtsspiel an einem Samstag nach Leipzig. Und ja, Nürnberg zu Hause ist 15:30 Samstag. Und ja, die anderen Spiele in Stuttgart und zu Hause gegen Augsburg am letzten Spieltag ja am Samstag. Und auch ein Spiel, auf das ich hinweisen möchte, ist natürlich das Rückspiel in der Champions League der Frauen. Wie es ausgegangen ist in Lyon, da habe ich leider die Sendung noch aufgezeichnet, das habe ich nicht mitbekommen bzw. nicht mehr untergekriegt. Aber natürlich hoffentlich erfolgreich und immerhin, egal wie es ausgegangen ist, die Möglichkeit, dann in der kommenden Woche, nächsten Mittwoch, den Sack zuzumachen oder aber auch vielleicht dann auch letztendlich das Spiel noch zu drehen. Das wäre sehr, sehr schön. Insbesondere also dann rein ins AOK-Stadion. Da gibt es, glaube ich, noch ein paar Restkarten und dann die Frauen ordentlich unterstützen. Dann möchte ich darauf hinweisen, Auswärtsspiel in Leipzig, auf das Fahrangebot von Fanfahrten. Da kann man mitfahren ab 11 Uhr. 13. April ist das Jahr. Treffpunkt 10.30 Uhr beim Supporters-Container. Preis 28 Euro und ja, ich glaube für Mitglieder 24. Also da kann man ja gerne mitfahren. Übrigens, wer Mitglied werden möchte, gibt es bestimmt auch die Möglichkeit, nächsten Freitag ist da Jahreshauptversammlung beim Fan-Dachverband, werde ich auch da sein, werde ich mir angucken und dann natürlich auch ja da die Möglichkeit, bestimmt Mitglied zu werden. Der Heuchi, der hat da bestimmt ein paar Mitgliedsanträge dabei. Der VfL-Podcast. Ja, keine normale Sendung, dieses Wölferadio, habt ihr sicherlich mitbekommen. Liegt natürlich daran, dass der VfL in der Länderspielpause ist. Aber in der kommenden Woche wird es dann wahrscheinlich wieder ein ganz normales Radio geben, dann auch mit Blick auf das Spiel in Dortmund. Das wird, glaube ich, auch ein Fest, sagen wir es mal so. Ich möchte noch mal erinnern an den Klingelton von Wout Weghorst. Wout Weghorst! Wout Weghorst! Und damit möchte ich mich verabschieden bei euch, bedanken fürs Zuhören. Ihr wisst ja immer, dass ihr mir schreiben könnt, lenny@lennynero.de, dass ihr mir bei Facebook, bei wolfsblog.de und so weiter und so fort dann auch immer eure Meinung zukommen lassen könnt zur Sendung, zu Wölferadio Arena Live, zum VfL Wolfsburg im Allgemeinen und so weiter und so fort. Gerne, gerne, gerne, freue ich mich auch drüber. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder, wenn ihr mögt, hoffentlich.